Alle diese Bedenklichkeiten freilich existieren für unsere neunmal Weisen nicht. Denn was schert sie Recht, Rechtsempfinden und Rechtsmöglichkeiten, wenn sie nur die zu vergewaltigenden Hirne dank ihrer Weltmacht in jenen Zustand der Ahnungslosigkeit und der Verblödung herabzuentwürdigen vermögen, dessen sie zu ihrer Herrschaft bedürfen? Und so werden sie denn in ihrem Unterrichtsplan nicht nur dafür Sorge tragen, dass fassender Geist nicht in die Lage komme, sich höheren Berufen zuzuwenden, sie werden auch einfach und kurzerhand alles Rechtswissen, alle Kenntnis staatsbürgerlicher Gesetzmäßigkeiten aus dem Unterrichtsplane schlankweg streichen, da ja doch niemand in diese Regionen der Macht emporzureichen oder auch nur emporzublicken vermögen wird, denn die Auserwählten Jehovas. Wer aber könnte ohne Zähneknirschen, ohne den feierlichen Schwur, das Letzte herzugeben, was er an geistiger Kraft besitzt, um das Verbrechen solcher Vergewaltigung der Menschheit hintanzuhalten, die folgenden Weisheitssprüche in sich aufnehmen, bei denen einem zumute ist, als sehe man die um ein arisches Gehirn geballte, gewalttätige Judenfaust in die letzte Spur selbstherrlichen Geistes ausquetschend. Die Unschädlichmachung der Hochschulen. Da wir jeden Zusammenschluss der Kräfte außer den unsrigen zerstören wollen, so müssen wir vor allem die Verfassung der Hochschulen von Grund auf verändern. Bilden doch gerade diese geistigen Hochburgen mit ihrer Lehrfreiheit eine ernste Gefahr für unsere Bestrebungen. Wir werden daher die Lehrfreiheit aufheben und sowohl den Verwaltungsbehörden als auch den Lehrkörpern der Hochschule ausführliche geheime Vorschriften darüber erteilen, wie sie sich in den einzelnen Fragen zu verhalten haben. Die geringste Verletzung dieser Vorschriften wird streng bestraft werden. Bei der Ernennung der Hochschullehrer werden wir größte Vorsicht walten lassen und sie in völliger Abhängigkeit von der Regierung, das heißt von uns, halten. Aus dem Lehrplane werden wir das Staatsrecht und überhaupt alles, was staatsrechtliche Fragen betrifft, ausschließen. Diese Fragen sollen nur von einem kleinen Kreise besonders befähigter Personen gelehrt werden, die wir aus der Zahl der Eingeweihten aussuchen werden. Die Hochschulen sollen nicht Gelbschnäbel entlassen, die bereit sind, eine Verfassung wie ein Schaustück zusammenzukleistern und sich wunderbar darauf einzubilden, dass sie ein paar oberflächliche Vorlesungen über Staatsrecht gehört haben. Tatsächlich verstehen sie davon ebenso wenig wie ihre Väter, die in staatsrechtlichen Fragen auch weder ein noch aus wussten. Die oberflächliche Beschäftigung eines großen Zuhörerkreises mit staatsrechtlichen Fragen kann bei der bisher üblichen Bevorzugung einer bestimmten, freisinnigen Richtung nur Schwärmer und schlechte Staatsbürger erzeugen. Die schlimmen Folgen, meine Herren, sehen Sie an dem Beispiele der Nichtjuden, die alle in dieser Richtung erzogen werden. Wir mussten diesen Keim des Umsturzes in ihre Erziehung hineintragen und wir haben damit glänzende Erfolge erzielt. Sobald wir aber zur Herrschaft gelangt sind, werden wir aus dem Lehrplan alles streichen, was irgend zersetzend wirken kann, und die Jugend zu treuen Staatsbürgern heranziehen, die in der Regierung, das heißt in uns, eine Bürgschaft für Ruhe und Ordnung sieht. Die Weisen von Zion, Seite 119. Trotz des Grauens, das einen schüttelt angesichts solcher Weisheit, wäre doch manches von dieser Verbrecherbande zu lernen. Zwar nicht, wie man die Menschheit zu einer dumpfen, unwissenden Hammelherde herabdrückt, zwar nicht, dass nicht jeder, wenn sein Geist ihn dazu befähigt, alles Wissen erwerben mag, so einer bedarf, der seinem Volk geschaffen zu dienen geboren ist, zwar nicht, wie man die Freiheit, dies, wie sich heute zeigt, nur den Deutschen wahrhaft gemäße und kongeniale Wort aus der Welt merzt, doch aber, wie man die Gauner und Schwindler, die die Gutgläubigkeit und Beschwätzbarkeit des kindlichen deutschen Menschen dazu benutzt haben, die Grundfesten seines Staatsbestandes zu erschüttern, für alle Zeiten daran verhindert, jemals wieder mit ihrer schamlosen, sehr zielstrebigen und von allen Freiheitssehnen abgründig getrennten Kritik und Skepsis am Bestande irgendeines Staatsgebildes herumzufingern und herumzudeuteln. Wer nach dieser Pronunziation jemals noch dulden würde, dass jüdisches Gedenke unter der Vorspiegelung reformatorischen Bestrebens an alterprobtes Staatsgefüge auch nur rühre, der wird den Untergang, die dauernde Entrechtung, Knebelung und systematische Entgeistung seines armseligen Denkvermögens vollauf verdienen. Und so wollen wir gewisslich von den Weisen von Zion lernen und beherzigen, dass kein Unbefugter und Andersgearteter jemals wieder in die Lage komme, seine psychagogischen Künste am deutschen Volke zu verüben, um es so weit zu bringen, dass es aufhöre zu bestehen. 33. Wenn wir den Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft auf medizinischem Gebiet ins Auge fassen, so ist die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das bewegliche Element sowohl im Arzte als auch im Patienten das vorerst in die Augen springende Phänomen. Es ist klar, dass sowohl aufgrund des der jüdischen Begabung gemäßen als auch zum Zwecke der Vergewaltigung und Ummodelung der arischen Struktur im körperlich-seelischen Sinne eine gewaltige Wandlung vor sich gehen muss. Während der arische Arzt zum Beispiel zur Kenntnis des Nervensystems und des von ihm abhängigen Seelenlebens, gründliche Nervenphysiologie, genaues Wissen um den Verlauf und Lage der Nervenbahnen, kurz eine der Histologie und Anatomie ebenbürtige Einsicht in das physiologische Nervennetz voraussetzt, begnügt sich der Jude mit einem flüchtigen Erlernen all dieser langweiligen, exakten Dinge und verwendet alsbald Aufmerksamkeit und Geisteskraft auf das ihm Entsprechende und wird seine psychagogische Begabung, seine aufgrund eigenster libertinöser Art aufs Erotische eingestellte Wachsamkeit einzig und allein in den Dienst sexueller Probleme, psychologischer Spitzfindigkeiten stellen. Und hier ist denn vor allem zu betonen, das, was vom Judentum auf psychoerotischem Gebiete Neues geleistet wurde, im Grunde nur Wert und Gültigkeit hat für die aus eigener Uranlage ihm wohlvertraute Seele, eben des jüdischen Patienten, der, was Struktur und Daseinsbedingungen betrifft, so ganz anders ins Leben gestellt ist, als der Ureingeborene, weder durch Beweglichkeit noch durch Verneinung beunruhigte deutsche Mensch.